Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 11 bis 13. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündige Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Gott segne dieses Wort. Gute Geschenke. In diesem Bibeltext hier aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 11 lernen wir mehr über, wie Christus uns aufruft und zeigt, gute Geschenke anderen zu geben und auch zu erwarten. Und zwar besonders hier von Gott. Darauf kommt es an. Und was hier entscheidend ist zu verstehen, ist, dass hier der Zusammenhang ist, dass Jesus lehrt, worauf es ankommt, wenn wir beten, dass wir für nicht nur für andere Menschen beten, aber für Dinge, die eben in Gottes Willen, in Gottes Zeitrahmen sind. Ja, es geht also nicht speziell um materielle Dinge, sondern es geht hier um den Heiligen Geist. Deswegen endet hier dieser Bibelvers mit dieser Ermutigung, dass wir eben den Heiligen Geist haben als Geschenk Gottes, um gute Geschenke von ihm zu bekommen. Also das heißt eben speziell, eben Sachen, Dinge, die Gottes Willen sind und in Gottes Zeitrahmen fallen. Und an dieser Stelle, interessanterweise, ist der Heilige Geist noch nicht allen Menschen, den Menschen ins Herz geschickt worden. Also hier ist eben die Einladung, dass wir eben als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen und in einer persönlichen Beziehung, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen und der Heilige Geist uns von dem Moment an bis auf alle Ewigkeit besiegelt und unsere Herzen mit Jesus Christus verbunden sind durch den Heiligen Geist. Das ist ein Riesengeschenk, das hat unser Jesus Christus möglich gemacht, nachdem er am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist durch den Heiligen Geist und nach seiner Himmelfahrt dann uns den Heiligen Geist geschickt hat, ja, kurze Zeit später. Und das ist ein unglaubliches Geschenk von Gott. Und unser Herrgott hält hier gute Geschenke für uns bereit. Und das heißt nun nicht, dass wir unmittelbar, wenn wir irgendetwas wollen und sagen, ja, ich möchte dies und das haben, in Jesus' Namen, danke. Nee, so funktioniert das nicht. Sondern wir kommen als Vollgesünder zu Jesus Christus, ordnen uns ihm unter und fragen, ob denn diese Entscheidung oder diese Sache oder dieses, was wir haben wollen, ob das eben auch das ist, was unser Herrgott, was unser Jesus Christus will. Denn unser Jesus Christus wird uns nie etwas geben, was unsere persönliche Beziehung zu ihm beeinflussen oder beeinträchtigen würde. Ja, ich wiederhole das nochmal. Unser Jesus Christus wird uns nie etwas bewilligen und ein Geschenk geben, was in unserer persönlichen Beziehung mit ihm im Wege stehen würde. Und das ist wichtig, dass wir das zu Herzen nehmen und dass ihr das versteht, denn das ist das, wovon Jesus Christus spricht, also gute Geschenke. Ja? Und unser Herrgott, unser Jesus Christus, wird uns eben nicht, also wenn wir um einen Fisch bitten, eine Schlange geben. Oder wenn wir ein Ei wollen, wird er uns natürlich keinen Skorpion geben. Das wird er nicht tun. So funktioniert das nicht. Ne? Aber er wird, manchmal ist es so, dass sein, wenn er sieht ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wenn unser Jesus Christus sieht, dass etwas außerhalb seines Willens ist, also Gottes Willens, ja, also zum Beispiel außerhalb der 10 Gebote als Richtlinie ist, genommen, dann wird er uns das nicht geben. Das ist schon klar. Aber wenn er auch etwas sieht, was wir denken, was wir brauchen oder was nun lebenswichtig ist, oder und unser Herrgott sieht, dass es das nicht ist, dann wird er uns das nicht geben und wird dann unser Gebet nicht in der Weise beantworten. Wichtig ist zu verstehen, dass wenn er nicht antwortet in einer bestimmten Weise, können wir auch ihn fragen und zu helfen, unsere Anliegen und was für unsere Wünsche in unsere Herzen zu, dass er uns diese Wünsche ändert und unsere Herzensangelegenheit, unsere Herzen und unser Drängen und was wir wünschen ändert in das, was er möchte. Ja, das ist nicht so schwierig. Manchmal ist der Zeitrahmen nicht da und manchmal ist es eben so, dass es eben im Wege unserer persönlichen Beziehung mit Christus stehen würde. Und dann ist das kein gutes Geschenk, denn das würde ein liebender Vater nicht tun. Ja? Also versteht das, darauf kommt es an. Und manchmal, wenn wir nicht wissen, wofür wir beten sollen, oder wir wissen nicht, wie es weitergeht, oder was wir tun sollen, oder wie der Zeitrahmen ist, denn der ist oftmals sehr, sehr anders, als wie wir das wahrnehmen. Und unser Herrgott hat einen ganz anderen Zeitrahmen und einen ganz anderen Plan, persönlich, für jeden Menschen, der zu ihm kommt als reuiger Sünder. Da können wir den Heiligen Geist auch fragen und auch aufsuchen, dass er für uns betet. Lieber Heiliger Geist, bitte bete für mich. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte hilf mir, zeig mir den richtigen Weg. Ich möchte das tun, was du willst und nicht, was ich will. Und bete dies in Christus Namen. Amen. Und Jesus wird immer in einer bestimmten Weise, wie sich das auch ausdrückt, ist unterschiedlich von Person zu Person, das honorieren und das auch beantworten. Und da müssen wir uns wieder Christus unterordnen und dann verstehen, dass Jesus Christus möchte, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und darauf kommt es an. Ja? Wenn es irgendetwas ist, was diese Beziehung im Wege stehen würde, dann wird uns der Herrgott das nicht geben. Das ist dann sonst kein gutes Geschenk. Ja? Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit hier, wie du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und dass du uns gute Geschenke gibst. Gute Geschenke sind diese, die in deinem Willen sind und in deinem Zeitrahmen sind und manchmal eben auch Zeit brauchen, unsere Herzen zu verändern, wenn denn dieses nicht von dir ist und nicht in deinem Willen ist. Dann kannst du uns auch helfen, unsere Wünsche und was wir gerne haben möchten, das auch zu verändern und dass wir dann loslassen von unseren Anliegen und von unseren Wünschen. Und du hilfst uns auch damit. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.